neues Sortiment geht weg wie warme Semmeln, eine starke Kollektion. Vor allem diese Bilder der schmerzensreichen Mutter am Sarg von ihrem Sohn. Das rührt doch jedes Herz, da schaudert man und denkt voll Sympathie. Die Großen trifft es auch, Gott sei Dank sind sie nicht reich und mächtig und erhöht wie die. Denn wer nicht ist wie alle, dem wird die Zeit vergelt. Das ist tröstlich und moralisch, so wie es euch gefällt. Die Kaiserin indes reist immer noch umher. Sie hungert, rennt und schweigt. Und ab und zu fährt ihr der Kaiser hinterher, weil er zur Selbstbestrafung neigt. Und ist sie, wenn er kommt, noch da und nicht schon wieder auf der Flucht? Dann gibt's ein Rendezvous in milder Vollmondnacht mit Ausblick auf die Bucht.